Hans Castorp hatte keinen Kalender auf seinen Ausflug mitgenommen und so fand er sich in Betreff des Datums nicht immer ganz genau auf dem Laufenden. So viel war gewiss, dass der September nachgerade ziemlich weit bis gegen seine Mitte hin vorgeschritten war. Draußen im Tale war, seitdem Hans Castorp Bettlage eingenommen, das trübe und kalte Wetter, das damals geherrscht hatte, herrlichen Hochsommertagen gewichen, ungezählten solcher Tage, einer ganzen Serie davon, so dass Joachim allmorgendlich in weißen Hosen bei seinem Vetter eingetreten war und dieser ein redliches Bedauern, ein Bedauern der Seele und seiner jungen Muskeln über den Verlust solcher Prachtzeit nicht hatte unterdrücken können. Aber gegen das Ende der ihm auferlegten Zurückgezogenheit schlug wieder das Wetter um. Über Nacht war es neblig und kalt geworden, das Tal hüllte sich in nasses Schneegestöber und der trockene Hauch der Dampfheizung erfüllte das Zimmer. So war es auch an dem Tage, als Hans Castorp bei der Morgenvisite der Ärzte den Hofrat erinnerte, dass er heute 3 Wochen liege und um die Erlaubnis bat, aufzustehen. »Was, Kuckuck, sind Sie schon fertig?« sagte Behrens. »Lassen Sie mal sehen, wahrhaftig, es stimmt Gott, wie man alt wird. Geändert hat sich mit Ihnen ja nicht gerade viel unterdessen. Was? Gestern war es normal?« »Ja, bis auf die 6 Uhr Nachmittagsmessung. Na, Castorp, dann will ich ja auch nicht so sein und will Sie der menschlichen Sozietät zurückerstatten. Stehen Sie auf und wandeln Sie, Mann. In den gegebenen Grenzen und Maßen natürlich. Wir machen nächstens Ihr Innenkonterfei. Vormerken«, sagte er im Hinausgehen zu Dr. Krokowski, indem er mit seinem riesigen Daumen über die Schulter auf Hans Castorp deutete und den bleichen Assistenten mit seinen blutigen, tränenden, blauen Augen ansah. Hans Castorp verließ die Remise. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen und in Gummischuhen begleitete er seinen Vetter zum ersten Male wieder zur Bank am Wasserlauf und zurück, nicht ohne unterwegs die Frage aufzuwerfen, wie lange der Hofrat ihn wohl hätte liegen lassen, wenn er die Frist nicht als abgelaufen gemeldet hätte. Und Joachim, gebrochenen Blickes, den Mund wie zu einem hoffnungslosen »Ach« geöffnet, machte in die Luft hinein die Gebärde des Unabsehbaren. Es dauerte eine Woche, bis Hans Castorp durch die Oberin von Mielendonk ins Durchleuchtungslaboratorium bestellt wurde. Er mochte nicht drängen. Man war beschäftigt im Hause Berghof. Offenbar hatten Ärzte und Personal alle Hände voll zu tun. Neue Gäste waren in den letzten Tagen angelangt. Der Speisesaal war beinahe voll besetzt, obgleich die Wintersaison erst mit dem Oktober begann. Er hatte die Lebensweise seiner ersten 3 Wochen, dies schon vertraute, gleichmäßige und genau geregelte Leben an Joachims Seite wieder aufgenommen, und es ging wie am Schnürchen vom ersten Tage an, als sei es nie unterbrochen worden. In der Tat war diese Unterbrechung nichtig gewesen. Er bekam es gleich gelegentlich seines ersten Wiedererscheinens bei Tische deutlich zu spüren. Zwar hatte Joachim, der auf solche Markierungen ein ganz bestimmtes und geflissentliches Gewicht legte, Sorge getragen, dass ein paar Blumen den Platz des Erstandenen schmückten, aber die Begrüßung durch die Tischgenossen war wenig festlich, unterschied sich von früheren, denen eine Trennung nicht von 3 Wochen, sondern von 3 Stunden vorangegangen war, nur unwesentlich. Weniger aus Gleichgültigkeit gegen seine einfache und sympathische Person und weil diese Leute allzu sehr mit sich selbst, das heißt mit ihrem interessanten Körper, beschäftigt waren, als darum, weil ihnen die Zwischenzeit nicht bewusst geworden war. Und Hans Castorp konnte ihnen darin ohne Schwierigkeit folgen, denn er selbst saß an seinem Platz am Tischende zwischen der Lehrerin und Miss Robinson nicht anders, als habe er spätestens gestern zuletzt hier gesessen. Wenn man aber am Tische selbst von der Beendigung seiner Zurückgezogenheit nicht viel Aufhebens gemacht hatte, wie hätte man im weiteren Saal welches davon machen sollen? Dort hatte buchstäblich niemand auch nur Notiz davon genommen. Mit alleiniger Ausnahme Settembrinis, der nach Schluss der Mahlzeiten zu spaßhaft freundschaftlicher Begrüßung herangekommen war. Hans Castorp hätte freilich noch eine weitere Einschränkung gemacht, deren Berechtigung wir dahinstellen müssen. Er behauptete bei sich, dass Claudia Chauchat sein Wiedererscheinen bemerkt, gleich bei ihrem wie immer verspäteten Eintreten nach dem Zufallen der Glastür, ihren schmalen Blick habe auf ihm ruhen lassen, dem er mit seinem begegnet war, und kaum, dass sie sich niedergesetzt, noch einmal über die Schulter sich lächelnd nach ihm umgesehen habe. Lächelnd, wie vor 3 Wochen, bevor er zur Untersuchung gegangen. Und eine so unverhohlene und rücksichtslose Bewegung war das gewesen, rücksichtslos in Betreff seiner selbst wie auch der übrigen Gästeschaft, dass er nicht gewusst hatte, ob er sich darüber entzücken oder es als ein Zeichen von Geringschätzung verstehen und sich darüber ärgern sollte. Auf jeden Fall hatte sein Herz sich zusammengekrampft unter diesen Blicken, welche die zwischen der Kranken und ihm obwaltende gesellschaftliche Unbekanntschaft auf eine in seinen Augen ungeheuerliche und berauschende Weise verleugnet und Lügen gestraft hatte. Sich fast schmerzhaft zusammengekrampft, schon als die Glastür klirrte, denn auf diesen Augenblick hatte er mit kurzgehendem Atem gewartet. Es will nachgetragen sein, dass Hans Castorps innere Beziehungen zu der Patientin vom guten Russentisch die Teilnahme seiner Sinne und seines bescheidenen Geistes an ihrer mittelgroßen, weichschleichenden, kirgisenäugigen Person, kurzum seine Verliebtheit, das Wort habe statt, obgleich es ein Wort von unten, ein Wort der Ebene ist und die Vorstellung erwecken könnte, als sei das Liedchen »Wie berührt mich wundersam« hier irgendwie anwendbar gewesen, während seiner Zurückgezogenheit sehr starke Fortschritte gemacht hatte. Ihr Bild hatte ihm vorgeschwebt, wenn er früh wach in das sich zögernd entschleiernde Zimmer oder am Abend in die dichter werdende Dämmerung geblickt hatte. Auch zu jener Stunde, als Settembrini unter plötzlichem Aufflammen des Lichtes bei ihm eingetreten war, hatte es ihm überaus deutlich vorgeschwebt, und dies war der Grund gewesen, weshalb er bei dem Anblick des Humanisten errötet war. Und wenn wir verschwiegen, dass dies das Mittel gewesen, wodurch ihm die Stunden so mühelos vergingen, so geschah es, weil wir sympathisch teilnehmen an der Gewissensunruhe, die sich in das erschreckende Glück dieser Bilder und Gesichte mischte. Ja, es war Schreck, Erschütterung damit verbunden, eine ins Unbestimmte, Unbegrenzte und vollständig abenteuerliche ausschweifende Hoffnung, Freude und Angst, die namenlos war, aber des jungen Mannes Herz, sein Herz im eigentlichen und körperlichen Sinn, zuweilen so jäh zusammenpresste, dass er die eine Hand in die Gegend dieses Organs, die andere aber zur Stirn führte, sie wie einen Schirm über die Augen legte und flüsterte: »Mein Gott!« Nun also ging das Berghofleben, dies gunstreiche und wohlgeregelte Leben auf engem Schauplatz, wieder seinen gleichmäßigen Gang. Hans Castorp in Erwartung der Innenaufnahme fuhr fort, es mit dem guten Joachim zu teilen, indem er es Stunde für Stunde genauso trieb wie dieser. Und diese Nachbarschaft war wohl gut für den jungen Mann, denn obgleich es nur eine Krankennachbarschaft war, so war viel militärische Ehrbarkeit darin, eine Ehrbarkeit, die freilich ohne es gewahr zu werden schon im Begriffe stand, im Kurdienste Genüge zu finden, so dass dieser gleichsam zum Ersatzmittel tiefländischer Pflichterfüllung und zum untergeschobenen Berufe wurde. Hans Castorp war nicht so dumm, es nicht ganz genau zu bemerken. Doch aber fühlte er wohl ihre zügelnde, zurückhaltende Wirkung auf sein zivilistisches Gemüt. Sogar mochte es diese Nachbarschaft sein, ihr Beispiel und die Beaufsichtigung durch sie, was ihn von äußeren Schritten und blinden Unternehmungen zurückhielt. Denn er sah wohl, was der brave Joachim von einer gewissen, täglich auf ihn eindringenden Apfelsinenatmosphäre, worin es runde braune Augen, einen kleinen Rubin, viel schwach gerechtfertigte Lachlust und eine äußerlich wohlgebildete Brust gab, auszustehen hatte. Und die Vernunft und Ehrliebe, mit der Joachim den Einfluss dieser Atmosphäre scheute und floh, ergriff Hans Castorp, hielt ihn selbst in einiger Zucht und Ordnung und hinderte ihn, sich von der Schmaläugigen sozusagen einen Bleistift zu leihen, wozu er ohne die disziplinierende Nachbarschaft aller Erfahrung nach sehr bereit gewesen wäre. Joachim sprach niemals von der lachlustigen Marussia, und so verbot es sich auch für Hans Castorp, mit ihm von Clavdia Chauchat zu sprechen. Er hielt sich schadlos durch verstohlenen Austausch mit der Lehrerin zu seiner Rechten bei Tische, wobei er das alte Mädchen durch Neckereien mit ihrer Schwäche für die schmiegsame Kranke zum Erröten brachte. Auch drang er in sie über Madame Chauchats persönliche Verhältnisse, über ihre Herkunft, ihren Mann, ihr Alter, die Art ihres Krankheitsfalles, Neues und Wissenswertes in Erfahrung zu bringen. Ob sie denn Kinder habe, wollte er wissen. Aber nein doch, sie hatte keine. Was sollte eine Frau wie sie wohl mit Kindern beginnen? Nachgerade sei es auch wohl zu spät dafür, vermutete er mit gewaltsamer Sachlichkeit. Zuweilen im Profil scheine Madame Chauchats Gesicht ihm fast schon ein wenig scharf, ob sie wohl über 30 sei? Fräulein Engelhardt widersprach heftig. Clavdia 30? Allerschlimmstenfalls sei sie 28. Und zur Strafe fügte Fräulein Engelhardt ohne Pause hinzu, sie wisse, dass Frau Chauchat öfters Herrenbesuche empfange. Den Besuch eines im Platz wohnenden Landsmannes. Sie empfange ihn nachmittags auf ihrem Zimmer. Das war gut gezielt. Hans Castorps Gesicht verzerrte sich gegen alle Bemühung. Und auch die auf was nicht gar und sehr einer an gestimmten Redensarten, mit denen er die Eröffnung zu behandeln versuchte, waren verzerrt. Unfähig, das Vorhandensein dieses Landsmannes auf die leichte Achsel zu nehmen, wie er sich anfangs den Anschein hatte geben wollen, kam er mit zuckenden Lippen beständig auf ihn zurück. Ein jüngerer Mann? Jung und ansehnlich nach allem, was sie höre, erwiderte die Lehrerin, denn nach eigenem Augenschein konnte sie nicht urteilen. Krank? Höchstens leicht krank. Da gab er zu, es sei eine Angelegenheit, um die man sich kümmern müsse. Und beauftragte sie ernstlich in Erfahrung zu bringen, was es mit diesem aus- und eingehenden Landsmann auf sich habe. Statt ihm aber Nachrichten hierüber zu bringen, wusste sie einige Tage später etwas völlig Neues. Sie wusste, dass Clavdia Chauchat gemalt werde, porträtiert, und fragte Hans Castorp, ob er es auch wisse. Wenn nicht, so könne er trotzdem überzeugt davon sein, sie habe es aus sicherster Quelle. Seit längerem sitze sie hier im Hause, jemandem Modell zu ihrem Bildnis. Und zwar wem? Dem Hofrat, Herrn Hofrat Behrens, der sie zu diesem Zweck beinahe täglich in seiner Privatwohnung bei sich sehe. Hans Castorp maß 37,7 nach dem Empfang dieser Nachricht. Weit mehr noch als die Besuche, die Frau Chauchat empfing, schmerzten und beunruhigten ihn diejenigen, die sie machte. Der Geschmack, den der Hofrat mit der Wahl seines Modells bekundete, entsprach zu sehr seinem eigenen, als dass er hier an Nüchternheit hätte glauben können, worin ihn die Vorstellung von des Hofrats blauen Backen und seinen rotgeäderten Quellaugen denn auch nur wenig unterstützte. So vergingen die 8 Tage bis zu Hans Castorps Durchleuchtung. Er hatte nicht gewusst, dass sie bis dahin vergehen würden, aber als er eines Morgens beim ersten Frühstück durch die Oberin den Befehl erhielt, sich nachmittags im Laboratorium einzufinden, da waren sie eben vergangen. Zusammen mit seinem Vetter sollte Hans Castorp sich stellen, eine halbe Stunde vor dem Tee. Denn auch von Joachim sollte bei dieser Gelegenheit wieder eine Innenansicht aufgenommen werden. Die letzte musste schon für veraltet gelten. So hatten sie heute die große Nachmittagsliegekur um 30 Minuten abgekürzt, waren mit dem Schlage 4:30 die steinerne Treppe in das falsche Kellergeschoss hinabgestiegen und saßen zusammen in dem kleinen Warteraum, der das Ordinationszimmer vom Durchleuchtungslaboratorium trennte. Joachim, dem nichts Neues bevorstand, in guter Ruhe, Hans Castorp etwas fiebrig erwartungsvoll, da man bisher noch niemals Einblick in sein organisches Innenleben genommen. Sie waren nicht allein, mehrere Gäste hatten zerrissene illustrierte Zeitschriften auf den Knien schon im Zimmer gesessen, als sie eingetreten waren. Verspätung schien eingerissen nebenan im Durchleuchtungsraum und so stand kalter Tee in Aussicht. Im Laboratorium war man beschäftigt, die Stimme des Hofrats war zu hören, der Anweisungen gab, es war 4:30 oder etwas darüber, als die Tür sich öffnete. Und der nächstbestellte Patient betrat den Warteraum, verfrüht, da Verspätung obwaltete. Es war Madame Chauchat. Es war Clavdia Chauchat, die sich plötzlich im Zimmerchen befand. Hans Castorp erkannte sie mit aufgerissenen Augen, indem er deutlich fühlte, wie das Blut ihm aus dem Gesichte wich und sein Unterkiefer erschlaffte, sodass sein Mund im Begriff war, sich zu öffnen. Clavdias Eintritt hatte sich so nebenbei, so unversehens vollzogen. Auf einmal teilte sie den engen Aufenthalt mit den Vettern, nachdem sie eben noch keineswegs da gewesen. Joachim blickte rasch auf Hans Castorp und schlug dann nicht nur die Augen nieder, sondern nahm das illustrierte Blatt, das er schon fortgelegt hatte, wieder vom Tisch und verbarg sein Gesicht dahinter. Hans Castorp fand nicht die Entschlusskraft, ein Gleiches zu tun. Nach dem Erblassen war er sehr rot geworden und sein Herz hämmerte. Frau Chauchat nahm bei der Tür zum Laboratorium in einem rundlichen kleinen Sessel mit stummelhaften, gleichsam rudimentären Armlehnen Platz, schlug zurückgelehnt leicht ein Bein über das andere und blickte ins Leere, wobei ihre Pschibislav-Augen, die durch das Bewusstsein, dass man sie beobachtete, aus ihrer Blickrichtung nervös abgelenkt wurden, etwas schielten. Sie trug einen weißen Sweater und einen blauen Rock und hielt ein Buch auf dem Schoß, einen Leihbibliotheksband, wie es schien, während sie mit der Sohle des am Boden stehenden Fußes leise aufpochte. Schon nach anderthalb Minuten änderte sie ihre Haltung, blickte um sich, stand auf mit einer Miene, als wisse sie nicht, woran sie sei und wohin sie sich zu wenden habe, und begann zu sprechen. Sie fragte etwas, richtete eine Frage an Joachim, obgleich dieser in seine illustrierte Zeitung vertieft schien, während Hans Castorp unbeschäftigt dasaß, bildete Worte mit ihrem Munde und gab Stimme dazu aus ihrer weißen Kehle. Es war die nicht tiefe, aber eine kleine Schärfe enthaltende, angenehm belegte Stimme, die Hans Castorp kannte, von langer Hand her kannte und einmal sogar aus unmittelbarer Nähe vernommen hatte, damals, als mir diese Stimme für ihn selbst gesagt worden war: »Gern, du musst ihn mir aber nach der Stunde bestimmt zurückgeben.« Das war jedoch fließender und bestimmter hingesprochen worden. Jetzt kamen die Worte etwas schleppend und gebrochen. Die Sprechende hatte kein natürliches Anrecht darauf. Sie lieh sie nur, wie Hans Castorp sie schon ein paar Mal hatte tun hören, mit einer Art von Überlegenheitsgefühl, das aber von demütigem Entzücken umwogt war. Eine Hand in der Tasche ihrer Wolljacke und die andere am Hinterkopf, fragte Frau Chauchat: »Ich bitte, auf wie viel Uhr sind Sie bestellt?« Und Joachim, der einen schnellen Blick auf seinen Vetter geworfen hatte, antwortete, indem er sitzend die Absätze zusammenzog: »Auf 3:45 Uhr.« Sie sprach wieder: »Ich auf 3:45 Uhr, was gibt es denn? Es ist gleich 4.« »Ja«, antwortete Joachim, »es scheint, das Ganze hat sich um eine halbe Stunde verschoben.« »Das ist unangenehm«, sagte sie und betastete nervös ihr Haar. »Eher«, erwiderte Joachim, »wir warten auch schon fast eine halbe Stunde.« So sprachen sie miteinander, und wie im Traum hörte Hans Castorp zu. Dass Joachim mit Frau Chauchat sprach, war beinahe dasselbe, wie wenn er selbst mit ihr gesprochen hätte, wenn freilich auch wieder etwas ganz und gar anderes. Dass er hatte Hans Castorp beleidigt, es kam ihm frech und mindestens befremdend gleichmütig vor in Anbetracht der Umstände. Aber Joachim konnte am Ende so sprechen, er konnte überhaupt mit ihr sprechen und tat sich vielleicht vor ihm noch etwas zugute darauf mit seinem kecken »Er«, ungefähr wie er selbst vor Joachim und Settembrini sich aufgespielt hatte, als man ihn gefragt, wie lange er zu bleiben gedenke, und er 3 Wochen geantwortet hatte. An Joachim, obgleich er die Zeitung vor das Gesicht gehalten hatte, sie sich gewandt mit ihrer Anrede. Gewiss, weil er der älter Eingesessene, ihr länger von Ansehen Bekannte war, aber doch auch aus jenem anderen Grunde, weil ein Verkehr auf gesittetem Fuße, ein artikulierter Austausch in ihrem Falle am Platze war und nichts Wildes, Tiefes, Schreckliches und Geheimnisvolles zwischen ihnen waltete. Hätte jemand Braunäugiges mit Rubinring und Orangenparfum hier mit ihnen gewartet, so wäre es an ihm, Hans Castorp, gewesen, das Wort zu führen und »er« zu sagen, unabhängig und rein, wie er ihr gegenüberstand. Gewiss eher unangenehm, wertes Fräulein, hätte er gesagt und vielleicht sein Taschentuch mit einem Schwung aus der Brusttasche gezogen, um sich zu schneuzen. »Bitte, Geduld zu üben, wir sind in keiner besseren Lage.« Und Joachim hätte gestaunt über seine Leichtlebigkeit. wahrscheinlich aber ohne sich ernstlich an seine Stelle zu wünschen. Nein, auch Hans Castorp war nicht eifersüchtig auf Joachim, wie die Dinge lagen, obgleich dieser es war, der mit Frau Schoscha sprechen durfte. Er war einverstanden damit, dass sie sich an ihn gewandt hatte. Sie hatte den Umständen Rechnung getragen, indem sie es tat und so zu erkennen gegeben, dass sie sich dieser Umstände bewusst war. Sein Herz hämmerte. Das Beisammensein zu dritt in dem Wartezimmerchen währte nicht lange. Man sputete sich, die Verspätung wieder einzuholen. Neuerdings öffnete der Techniker im weißen Kittel die Tür. Joachim warf aufstehend sein Zeitungsblatt auf den Tisch zurück und Hans Castorp folgte ihm, wenn auch nicht ohne inneres Zögern, zur Tür. Ritterliche Bedenken regten sich in ihm zusammen mit der Versuchung, dennoch auf gesittete Art zu Frau Schoscha zu sprechen und ihr den Vortritt anzubieten, vielleicht sogar auf Französisch, wenn es sich machen ließ. Und hastig suchte er bei sich nach den Vokabeln, der Satzbildung. Aber er wusste nicht, ob solche Höflichkeiten hier ortsüblich waren, ob nicht die angesetzte Reihenfolge hoch über Ritterlichkeiten erhaben war. Joachim musste es wissen, und da er nicht Miene machte, vor der anwesenden Dame zurückzustehen, obgleich Hans Castorp ihn bewegt und dringlich anblickte, so folgte dieser ihm denn an Frau Schoscha vorbei, die nur flüchtig aus ihrer gebückten Haltung aufschaute, und durch die Tür ins Laboratorium. Er war zu benommen von dem, was er hinter sich ließ, von den Abenteuern der letzten 10 Minuten, als dass mit dem Übertritt in den Durchleuchtungsraum auch seine innere Gegenwart sich sogleich hätte umstellen können. Er sah Hofrat Behrens, abgewandt von den Eintretenden, vor einem Schrank oder regalförmigem Einbau stehen und eine schwärzliche Platte betrachten, die er mit ausgestrecktem Arm gegen das matte Deckenlicht hielt. An ihm vorbei gingen sie tiefer in den Raum hinein, überholt von dem Gehilfen, der Vorbereitungen zu ihrer Behandlung und Abfertigung traf. Es roch eigentümlich hier. Eine Art von abgestandenem Ozon erfüllte die Atmosphäre. Zwischen den schwarz verhängten Fenstern vorspringend teilte der Einbau das Laboratorium in 2 ungleiche Hälften. Man unterschied physikalische Apparate, Hohlgläser, Schaltbretter, aufrechtragende Messinstrumente, aber auch einen kameraartigen Kasten auf rollbarem Gestell, gläserne Diapositive, die reihenweise in die Wand eingelassen waren. Man wusste nicht, war man in dem Atelier eines Fotografen, einer Dunkelkammer oder einer Erfinderwerkstatt und technischen Hexenoffizien. Joachim hatte ohne weiteres begonnen, seinen Oberkörper freizumachen. Der Gehilfe, ein jüngerer, gedrungener und rotbäckiger Eingeborener in weißen Kittel, wies Hans Castorp an, ein Gleiches zu tun. Es gehe schnell, er sei sofort an der Reihe. Während Hans Castorp die Weste auszog, kam Behrens aus dem kleinen Abteil, wo er gestanden, in den geräumigeren herüber. »Hallo«, sagte er, »das sind ja unsere Dioskuren, Castorp und Pollux. Bitte wehe Laute zu unterdrücken. Warten Sie nur, gleich werden wir Sie alle beide durchschaut haben. Ich glaube, Sie haben Angst, Castorp, uns Ihr Inneres zu eröffnen. Seien Sie ruhig, es geht ganz ästhetisch zu. Hier, haben Sie meine Privatgalerie schon gesehen?« Und er zog Hans Castorp am Arm vor die Reihen der dunklen Gläser, hinter denen er knipsend Licht einschaltete. Da erhellten sie sich, zeigten ihre Bilder. Hans Castorp sah Gliedmaßen, Hände, Füße, Kniescheiben, Ober- und Unterschenkel, Arme und Beckenteile. Aber die rundliche Lebensform dieser Bruchstücke des Menschenleibes war schemenhaft und dunstig von Kontur. Wie ein Nebel und bleicher Schein umgab sie ungewiss ihren klar, minutiös und entschieden hervortretenden Kern, das Skelett. »Sehr interessant«, sagte Hans Castorp. »Das ist allerdings interessant«, erwiderte der Hofrat. »Nützlicher Anschauungsunterricht für junge Leute. Lichtanatomie, verstehen Sie? Triumph der Neuzeit. Das ist ein Frauenarm. Sie ersehen es aus seiner Niedlichkeit. Damit umfangen Sie einen beim Schäferstündchen, verstehen Sie?« Und er lachte, wobei seine Oberlippe mit dem gestutzten Schnurrbärtchen sich einseitig höher schürzte. Hans Castorp wandte sich zur Seite, dorthin, wo Joachims Innenaufnahme sich vorbereitete. Es geschah vor jenem Einbau, an dessen anderer Seite der Hofrat anfangs gestanden. Joachim hatte auf einer Art von Schustersessel vor einem Brett Platz genommen, gegen das er die Brust presste. wobei er es außerdem mit den Armen umschlang. Und mit knetenden Bewegungen verbesserte der Gehilfe seine Stellung, indem er Joachims Schultern weiter nach vorn drückte, seinen Rücken massierte. Hierauf begab er sich hinter die Kamera, um, wie irgendein Fotograf, gebückt, breitbeinig die Ansicht zu prüfen, drückte seine Zufriedenheit aus und mahnte Joachim, beiseite gehend, tief einzuatmen und, bis alles vorüber, die Luft anzuhalten. Joachims gerundeter Rücken dehnte sich und blieb stehen. In diesem Augenblick hatte der Gehilfe am Schaltbrett den nötigen Handgriff getan. 2 Sekunden lang spielten fürchterliche Kräfte, deren Aufwand erforderlich war, um die Materie zu durchdringen. Ströme von Tausenden von Volt, von 100.000. Hans Castorp glaubte sich zu erinnern. Kaum zum Zwecke gebändigt, suchten die Gewalten auf Nebenwegen, sich Luft zu machen. Entladungen knallten wie Schüsse, es knatterte blau am Messapparat, lange Blitze fuhren knisternd die Wand entlang, irgendwo blickte ein rotes Licht, einem Auge gleich, still und drohend in den Raum, und eine Fiole in Joachims Rücken füllte sich grün. Dann beruhigte sich alles. Die Lichterscheinungen verschwanden, und Joachim ließ seufzend den Atem aus. Es war geschehen. »Nächster Delinquent«, sagte Behrens und stieß Hans Castorp mit dem Ellenbogen. »Nur keine Müdigkeit vorschützen. Sie kriegen ein Freiexemplar, Castorp. Dann können Sie noch Kindern und Enkeln die Geheimnisse Ihres Busens an die Wand projizieren.« Joachim war abgetreten. Der Techniker wechselte die Platte. Hofrat Behrens unterwies den Neuling persönlich, wie er sich zu setzen, zu halten habe. »Umarmen«, sagte er, »das Brett umarmen. Stellen Sie sich meinetwegen was anderes drunter vor. Und gut die Brust andrücken, als ob Glücksempfindungen damit verbunden wären. Recht so, einatmen, stillgehalten«, kommandierte er. »Bitte recht freundlich.« Hans Castorp wartete blinzelnd, die Lunge voller Luft. Hinter ihm brach das Gewitter los, knisterte, knatterte, knallte und beruhigte sich. Das Objektiv hatte in sein Inneres geblickt.